Die CD mit Stücken von Gerald Eckert, mit der das Concerto Barbarise beginnt, entstand außerdem in Zusammenarbeit mit BR Franken. Beatrix Wagner und das Ensemble Reflexion K, dazu die norddeutsche Sinfonietta, spielen daraus Eckerts Stück Ferne Tiefe. Thank you. Ferne Tiefe von Gerald Eckert. Er selbst leitete bei der Uraufführung 2022 in Eckernförde die Norddeutsche Sinfonietta und das Ensemble Reflexion K. Die Solistin war Beatrix Wagner. Es folgen von Klaus Ospalt 4 Sätze unter dem Titel The Double Mingles of Elements. Dazu leitet David Niemann das Ensemble Modern. Thank you. The Double Mingles of Elements, gespielt vom Ensemble Modern, das von David Niemann geleitet wurde. Und damit geht es zurück zu Gerald Eckert und dessen neuer CD. Aus ihr hören Sie Eva Zöllner mit dem Stück Im Endlichen, dehnbar für Akkordeon. Thank you. Eva Zöllner und Gerald Eckerts Stück Im Endlichen dehnbar für Akkordeon. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, heute mit Musik aus zwei neuen CDs, mit Stücken fränkischer Komponisten, darunter Escrivi, dem Guerra-Zyklus von Klaus Ospald, in dem er sich mit den Texten des Schriftstellers Miguel Hernández auseinandersetzt. Lin Yao leitet das WDR-Symphonieorchester. Die Solisten Edixon Ruiz und Teodoro Ancelotti, begleitet vom WDR-Symphonieorchester unter Lin Liao, spielten aus dem Zyklus Escribi von Klaus Ospalt. Der Kreis im Concerto Bavarese schließt sich mit dem Ensemble Reflexion K, das die heutige Sendung auch eröffnet hat. Diesmal widmen sich die Musiker dem Stück Instead of von Gerald Eckert für Flöte, Klarinette, Violine, Cello und Tonband. Thank you. Instead of Empty Rooms, römisch 2, das Ensemble Reflexion K, hörten Sie mit Musik von Gerald Eckert.